Abschnitt 14 aus Armidale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel, Teil 1. Die Droschke hielt am Tore, als Miss Gould sich dem Sanatorium näherte. Bashwood stieg aus und ging ihr entgegen. Sie nahm seinen Arm und führte ihn, damit sie, der Kutscher, nicht hören konnte, ein paar Schritte abseits. »Denken Sie von mir, was Sie wollen«, sagte sie, ihren dichten, schwarzen Schleier über das Gesicht herabziehend, »aber sprechen Sie heute Abend nicht mit mir. Fahren Sie nach Ihrem Hotel zurück, als wäre nichts passiert. Warten Sie morgen wie gewöhnlich auf den Zug und kommen Sie nachher zu mir ins Sanatorium. Gehen Sie ohne weiter ein Wort zu sagen, und ich werde glauben, dass es einen Menschen auf der Erde gibt, der mich wirklich liebt. Bleiben Sie und fragen Sie mich, so sage ich Ihnen auf immer Lebewohl.« Sie zeigte auf das Cab. Eine Minute später war es abgefahren und führte Bashwood nach seinem Gasthofe zurück. Langsam wandelte sie durch das eiserne Gittertor dem Hause zu. Ein Schauder durchrieselte sie, als sie die Klingel zog. Sie lachte bitter. »Wieder schaudern«, sagte sie zu sich selbst, »wer hätte gedacht, dass noch so viel Empfindung in mir geblieben wäre.« Einmal in seinem Leben sprach das Gesicht des Doktors die Wahrheit, als sich zwischen 10 und 11 Uhr abends die Tür seines Studierzimmers öffnete und Miss Gould eintrat. »Gott erbarme sich«, rief er aus und sah sie mit dem höchsten Erstaunen an. »Was hat dies zu bedeuten?« »Es hat zu bedeuten«, antwortete sie, »dass ich mich anstatt morgen früh schon heute Abend entschlossen habe. Sie, der Sie die Frauen so gut kennen, sollten doch wissen, dass Sie immer Ihren Impulsen folgen. Ich bin hier, weil mir es eben in den Sinn kam. Nehmen Sie oder verlassen Sie mich nun ganz, wie es Ihnen beliebt.« »Sie nehmen oder verlassen«, wiederholte der Doktor, seine Geistesgegenwart wieder erlangend. »Meine verehrte Dame, wie furchtbar, dies so auszusprechen. Auf der Stelle soll Ihr Zimmer bereit sein. Wo ist Ihr Gepäck? Soll ich danach schicken? Nein? Sie können sich diese Nacht ohne Ihre Sachen behelfen? Welch bewundernswerte Bravour! Sie wollten es morgen selbst holen? Was für eine außerordentliche Selbstständigkeit! Setzen Sie Ihren Hut ab und kommen Sie ans Feuer. Was kann ich Ihnen vorsetzen?« »Setzen Sie mir den stärksten Schlaftrunk vor, den Sie noch je in Ihrem Leben bereitet haben«, entgegnete sie, »und lassen Sie mich allein, bis die Zeit kommt, wo ich ihn nehmen muss. Ich werde in vollem Ernste Ihre Kranke sein«, setzte sie heftig hinzu, als der Doktor ihr erwidern wollte. »Wenn Sie mich heute Abend reizen, so werde ich die tollste von allen Ihren Tollen sein.« Augenblicklich wurde der Chef des Sanatoriums berufsmäßig ernst und kurz. »Setzen Sie sich dort in die dunkle Ecke«, sagte er, »keine Seele soll Sie stören. In einer halben Stunde wird Ihr Zimmer bereit sein und Ihr Schlaftrunk auf dem Tische stehen. Es ist für Sie ein härterer Kampf gewesen, als ich geahnt habe«, dachte er, als er aus dem Zimmer ging und über den Vorsaal nach der gegenüberliegenden Hausapotheke schritt. »Gott im Himmel, was hat sie noch mit dem Gewissen zu tun, nach einem Leben, wie das ihre gewesen ist?« Die Apotheke war mit all den neuesten Erfindungen und Verbesserungen von medizinischen Apparaten und Geräten ausgestattet. Eine der Wände indes war frei von Regalen, und hier füllte den leeren Raum ein hübscher alter Schrein von geschnitztem Holze aus, der äußerlich mit dem sonst nur utilitarisch einfach aussehenden Lokale sehr kontrastierte. Zu beiden Seiten des Schrankes waren 2 Sprachrohre in die Wand eingelassen, die mit den oberen Räumlichkeiten des Hauses kommunizierten und mit Hauslaborant und erste Krankenwärterin bezeichnet waren. In das zweite dieser Rohre sprach der Doktor hinein, so wie er ins Zimmer getreten war. Eine ältliche Frau erschien, nahm den Befehl zur Instandsetzung von Mrs. Armidales Schlafzimmer entgegen. In das zweite dieser Rohre sprach der Doktor hinein, so wie er ins Zimmer getreten war. Eine ältliche Frau erschien, nahm den Befehl zur Instandsetzung von Mrs. Armadales Schlafzimmer entgegen und zog sich wieder zurück. Jetzt schloss der Doktor die mittlere Abteilung des Schrankes auf, welche eine Reihe von Flaschen enthielt, in denen die in der Medizin gebräuchlichen verschiedenen Gifte aufbewahrt wurden. Nachdem er die für den Schlaftrunk erforderliche Opiumtinktur herausgenommen und auf den Tisch gestellt hatte, ging er noch einmal an den Schrank, sah sich eine Weile darin um, schüttelte zweifelnd den Kopf und trat dann vor die offenen Regale auf der anderen Seite. Hier hob er nach einiger weiteren Überlegung eine der großen Flaschen herunter, die mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt war, stellte dann die Flasche ebenfalls auf den Tisch und öffnete hierauf ein anderes Fach des Schrankes, in dem sich allerhand böhmische Kristallflaschen befanden. Von ihnen wählte er ein mit Glasstöpsel versehenes hohes und enges rubinrotes Flakon aus. Dies füllte er mit der gelben Flüssigkeit, so dass in der großen Flasche nur noch ein kleiner Rest blieb, der eben den Boden bedeckte, und schloss es dann wieder in das Fach ein, aus welchem er es herausgenommen hatte. Auch die Flasche selbst stellte er wieder an ihren Platz, nicht ohne jedoch zuvor aus einem danebenstehenden Becken Wasser hineingegossen zu haben, in welches er kleine Quantitäten chemischer Flüssigkeiten tröpfelte, so dass dem Anschein nach der Inhalt der Flasche noch ganz derselbe war wie zuvor, ehe er diese zum größten Teil entleert hatte. Endlich waren alle diese Operationen geschehen und der Doktor lachte leise, während er an das zweite Sprachrohr trat, um den Hausapotheker zu zitieren. Mit der gehörigen weißen Schürze angetan erschien dieser. Der Doktor schrieb gravitätisch das Rezept zu einem Schlaftrunke und händigte es seinem Assistenten ein. »Wird unverzüglich gebraucht, Benjamin«, sagte er in sanftem und melancholischem Tone, »für eine kranke Dame, Mrs. Armadale, Zimmer 21 im zweiten Stock. Ach, bester, bester«, seufzte er, »ein schlimmer Fall, Benjamin, ein schlimmer Fall.« Er schlug das funkelnagelneue Journal des Etablissements auf und trug den Fall in voller Länge nebst einer kurzen Angabe des Rezepts ein. »Sind Sie fertig mit dem Laudanum? Stellen Sie es wieder hinein und schließen Sie den Schrank zu. Den Schlüssel geben Sie mir. Auf den Trunk schreiben Sie, vor Bette gehen zu nehmen, und bringen Sie ihn der ersten Wärterin, Benjamin, der ersten Wärterin, hören Sie?« Während des Doktors Lippen feierlich diese Instruktion erteilten, waren seine Hände damit beschäftigt, unter dem Pulte, auf welchem das Journal lag, einen Kasten hervorzuziehen. Hieraus nahm er mehrere bunt gedruckte Eintrittskarten zur Besichtigung des Sanatoriums in den Stunden von 2 bis 4 Uhr nachmittags und füllte darauf das Datum des nächsten Tages, 10. Dezember, aus. Als er ein Dutzend solcher Karten in ein Dutzend lithografierter Einladungsschreiben gewickelt und in ein Dutzend Kuverts gesteckt hatte, adressierte er die Briefe an ein Dutzend Familien der Nachbarschaft, von denen er ein Verzeichnis besaß. Anstatt sich wieder eines der Sprachrohre zu bedienen, schellte er diesmal, um den Diener zu berufen, dem er die Billets zur Besorgung für nächsten Morgen übergab. »So wird's gehen, denke ich«, sagte der Doktor, nachdem der Bediente sich entfernt hatte. »Es wird gehen, denke ich.« Während er noch in seine Betrachtungen versunken war, erschien die erste Wärterin wieder, um zu melden, dass das Schlafzimmer der Dame bereit sei, und darauf begab sich der Doktor wieder in sein Studierzimmer, um Miss Gwilt diese Mitteilung in aller Form zu machen. Noch immer saß diese auf ihrem alten Platze. Ohne ein Wort zu sagen oder nur ihren Schleier aufzuschlagen, erhob sie sich jetzt aus ihrer dunklen Ecke und glitt wie ein Geist aus dem Zimmer. Kurze Zeit darauf kam die erste Wärterin wieder die Treppe herab. »Die Dame hat mir befohlen«, sagte sie leise, »für morgen früh um 7 Uhr zu wecken. Sie will ihre Sachen selbst holen und, sobald sie angekleidet ist, eine Droschke haben. Was soll ich tun?« »Tun Sie, was Ihnen die Dame sagt«, entgegnete der Doktor. »Man kann sich ruhig darauf verlassen, dass sie sich im Sanatorium wieder einstellt.« Die Frühstücksstunde der Anstalt war 8:30 Uhr. Bis dahin hatte Miss Gwilt in ihrer vormaligen Wohnung alles in Ordnung gebracht und war mit ihren Habseligkeiten zurückgekehrt. Der Doktor war ganz erstaunt über die Pünktlichkeit seiner Patientin. »Warum strapazieren Sie sich so?«, fragte er, als sie sich am Frühstückstische trafen. »Warum sind Sie in solcher Eile, meine liebe Dame, wo Sie doch den ganzen Morgen vor sich hatten?« »Nichts als Ruhelosigkeit«, gab sie zur Antwort. »Je länger ich lebe, desto ungeduldiger werde ich.« Der Doktor, der bemerkt hatte, dass ihr Gesicht, ehe sie sprach, merkwürdig bleich und alt aussah, gewahrte das auch, als sie ihm antwortete. Der sonst in nicht gewöhnlichem Grade bewegliche Ausdruck ihrer Züge von der Anstrengung des Sprechens ganz unberührt blieb. Nichts von dem gewöhnlichen Mienenspiel um ihre Lippen, nichts von dem gewöhnlichen Leben in ihren Augen. Noch nie hatte er sie so undurchdringlich kalt und gefasst gesehen wie jetzt. »Endlich ist sie mit sich im Reinen«, dachte er, »was ich ihr gestern Abend nicht sagen konnte, heute Morgen kann ich es ihr sagen.« Ein bedeutungsvoller Blick auf ihre Witwentoilette leitete die bevorstehenden Bemerkungen ein. »Jetzt, wo Sie Ihre Sachen haben«, begann er würdevoll, »hielte ich es, wenn Sie erlauben, für passender, Sie legten die Haube da ab und zögen ein anderes Kleid an.« »Warum?« »Entsinnen Sie sich noch dessen«, fragte der Doktor, »was Sie mir vor ein paar Tagen gesagt haben? Sie sagten, es wäre ja möglich, dass Mr. Armadale in meinem Sanatorium stürbe.« »Wenn Sie wollen, sag ich's noch einmal.« »Etwas Unwahrscheinlicheres«, fuhr der Doktor fort, wie immer taub gegen alle ihm nicht gelegenen Unterbrechungen, »lässt sich schwerlich vorstellen. Indes, solange es möglich ist, muss man es doch im Auge behalten. Sagen wir also, er stirbt plötzlich und unerwartet, so dass eine Totenschau hier im Hause notwendig wird. Was haben wir in einem solchen Falle zu tun? Wir müssen die Rollen fortspielen, die wir übernommen haben. Sie als seine Witwe und ich als der Zeuge ihrer Trauung. Und in diesen Rollen müssen wir uns dem gründlichsten Verhör unterwerfen. Sollte das ganz und gar Unwahrscheinliche geschehen, dass er stirbt, gerade wo wir seinen Tod wünschen und brauchen, so ist meine Idee, ja, ich kann sagen, mein Entschluss einzuräumen, dass wir von seiner Errettung aus der Meere gewusst und zu bekennen, dass wir Mr. Bashwood angewiesen haben, ihn durch falsche Nachrichten hinsichtlich Miss Milroys in die Anstalt hier zu locken. Wenn dann die unvermeidliche Frage nach dem Warum erfolgt, so meine ich, wir behaupten, er habe schon bald nach ihrer Verheiratung Symptome von Geistesstörung gezeigt. Sein Wahn bestehe darin, dass er diese, seine Verheiratung mit ihnen in Abrede stelle und erkläre, er sei mit Miss Milroy verlobt. Sie seien deshalb so erschrocken, als sie von seinem Entkommen und seiner Rückkehr nach England gehört, dass sie sich in einem Zustande von Nervenaufregung befänden, welcher meine Behandlung erfordere. Auf ihr Ersuchen und um sie zu beruhigen, hätte ich ihn als Arzt besucht und ihn still ins Haus gebracht, dadurch, dass ich, was in solchen Fällen vollkommen zu rechtfertigen, auf seine fixe Idee eingegangen und ich könne endlich bescheinigen, dass er von einem jener geheimnisvollen Geistesleiden befallen wäre, die durchaus unheilbar und höchst verhängnisvoll für die Medizin noch unergründliche Rätsel seien. Das wäre bei dem nur sehr entfernten möglichen Ereignisse, das wir vorausgesetzt haben, in Ihrem und meinem Interesse unzweifelhaft das einzig richtige Verfahren und eine Toilette, wie Sie sie jetzt tragen, unter den obwaltenden Umständen ganz und gar nicht am Platze.« »Soll ich sie sofort ablegen?« fragte sie und stand, ohne auf das ihr soeben Mitgeteilte die mindeste Antwort zu geben, vom Frühstückstische auf. jedenfalls nur heute vor 2 Uhr nachmittags.« Sie sah ihn mit matten Blicken an, aus denen etwas wie Neugier sprach, und fragte nur: »Warum vor 2 Uhr?« »Weil heute eine meiner Besuchstage ist, und die Besuchszeit ist von 2 bis 4 Uhr.« »Was gehen mich Ihre Besucher an?« »Einfach dies. Ich erachte es für wichtig, dass vollkommen respektable und vollkommen unparteiische Zeugen Sie in der Rolle einer Kranken in meiner Anstalt sehen.« »Ihr Beweggrund scheint mir weit hergeholt. Haben Sie dabei weiter kein Motiv?« »Meine liebe, liebe Dame«, remonstrierte der Doktor, »habe ich denn vor Ihnen Geheimnisse? Sie sollten mich doch wohl besser kennen.« »Ja«, sagte sie mit dem Tone der Verachtung, »es ist sehr borniert von mir, dass ich Sie diesmal nicht verstehe. Lassen Sie mir es hinaufsagen, wenn Sie mich brauchen.« Damit ging sie auf ihr Zimmer. 2 Uhr hatte es geschlagen, und eine Viertelstunde darauf fanden sich die Besucher ein. So kurz vorher auch die Einladung gekommen war, so trostlos auch das Sanatorium von außen sich darstellte, so waren trotzdem die weiblichen Mitglieder der Familien, an welche der Doktor seine Aufforderung gerichtet, zahlreich der Aufforderung gefolgt. In dem jämmerlichen, einförmigen Leben, das ein großer Teil der Mittelklassen in England führt, ist den Frauen alles und jedes willkommen, was ihnen eine harmlose Zuflucht gegen die bestehende Tyrannei des Grundsatzes gewährt, dass alle menschliche Glückseligkeit zu Hause anfange und ende. Während die gebieterischen Anforderungen eines Handelsstaates die Vertreter des stärkeren Geschlechts unter den Besuchern des Doktors auf einen hinfälligen alten Mann und auf einen schläfrigen Knaben beschränkten, hatten nicht weniger als 16 Weiber, alte und junge, ledige und verheiratete, die guten Seelen, die goldene Gelegenheit ergriffen, einmal aus dem Hause herauszukommen. Einträchtig verbunden in dem Wunsche, der sie samt und sonders erfüllte, erstens sich gegenseitig und sodann das Sanatorium in Augenschein zu nehmen, träumten sie eine schön geputzte Prozession, sich den leisen Anschein gebend, als sei jede undamenhafte Erregung tief unter ihrer Würde, höchst charakteristisch und höchst bedauerlich anzusehen, durch das Eisentor des Doktors herein. In der Halle empfing der Besitzer, Miss Gwilt am Arme, seine Besucher. Als wenn solch ein Wesen gar nicht existiert hätte, sahen die neugierigen Augen sämtlicher Weiber der Gesellschaft über den Doktor hinweg und verschlangen die merkwürdige Dame vom Kopf bis zu den Füßen mit ihren gierigen Blicken. »Meine erste Kranke«, sagte der Doktor und stellte Miss Gwilt vor. »Die Dame hier ist erst gestern Abend angekommen und benutzt die Gelegenheit, den ganzen Vormittag habe ich dazu leider keine Zeit gehabt, sich das Sanatorium mit anzusehen. Erlauben Sie mir, Madame«, sprach er weiter, Miss Gwilt loslassend und der ältesten Dame unter den Anwesenden den Arm bietend, »Nervenerschütterung infolge häuslichen Kummers«, flüsterte er vertraulich. »Eine liebe Frau, trauriger Fall«, er seufzte leise und führte die alte Dame durch die Halle. Die Herde der Besucher folgte. Miss Gwilt begleitete sie schweigend und ging unter ihnen, doch nicht als zu ihnen gehörend allein, als die letzte von allen. »Wie Sie bemerkt haben werden, meine Damen und Herren«, redete der Doktor an der Treppe, sich rundherum verneigend sein Publikum an, »sind die Gartenanlagen noch zum Teil unvollendet. Da wir die Heide von Hampstead so nahe haben und Fahren und Reiten zu meinem Systeme gehören, lege ich auf den Garten keinen so großen Wert. Ebenso brauche ich Ihre Aufmerksamkeit für das Erdgeschoss meines Etablissements, in dem wir uns jetzt befinden, nur wenig in Anspruch zu nehmen. Der Wartesaal und das Arbeitszimmer auf dieser Seite hier und die kleine Apotheke, für die ich mir alsbald Ihr Interesse erbitte, sind fertig. Das große Gesellschaftszimmer ist indes noch in der Ausschmückung begriffen. In demselben, natürlich erst wenn die Wände trocken sind, keinen Augenblick früher, werden sich meine Kranken zu heiterer Geselligkeit versammeln. Nichts wird außer dem gespart werden, was, wie diese kleine Gesellschaften das Leben verbessern, erheben, schmücken kann. Jeden Abend zum Beispiel soll für die, welche sie lieben, Musik stattfinden. Bei dieser Stelle der Ansprache des Doktors machte sich eine kleine Bewegung unter den Besuchern bemerklich. Eine Familienmutter unterbrach ihn. Sie wollte wissen, ob jeden Abend auch des Sonntags Musik statthaben sollte und wenn dies letztere der Fall, welche Musik dann aufgeführt würde. »Geistliche Musik, selbstverständlich, Madame«, sagte der Doktor, »am Sonntagabend Händel gewöhnlich, auch wohl minder heitere Piecen von Haydn. Doch ich wollte bemerken, dass Musik nicht die einzige Unterhaltung ist, welche ich meinen Nervenkranken biete. Für die, welche lieber lesen, ist für erheiternde Lektüre gesorgt.« Wieder ließ sich eine Bewegung unter den Anwesenden verspüren. Eine zweite Familienmutter bat um Auskunft, ob erheiternde Lektüre so viel bedeuten solle wie Romane. »Bloß solche Romane, die ich selbst ausgewählt und gelesen habe«, antwortete der Doktor. »Nichts Trauriges, Madame. Gewiss gibt es im wirklichen Leben des Traurigen die Hülle und Fülle. Allein gerade deshalb wollen wir ihm nicht auch in Büchern begegnen. Der englische Novellist, der Zugang finden will zu meinem Hause, kein ausländischer Romanschreiber wird zugelassen, muss seine Kunst so verstehen, wie sie in unseren Tagen der geistesgesunde Leser versteht. Er muss wissen, dass unser heutiger reinerer Geschmack, unsere heutige höhere Moralität ihn auf zweierlei beschränkt, wenn er für uns ein Buch schreibt. Alles, was wir von ihm fordern, ist, dass er uns dann und wann lachen macht und immer in behagliche Stimmung versetzt.« Hier zeigte sich eine dritte Bewegung unter den Besuchern, diesmal jedoch einzig und alleine infolge des allgemeinen Beifalls, welchen die soeben vernommenen Ansichten fanden. In weiser Vorsicht störte der Doktor den guten Eindruck nicht, den er hervorgebracht hatte, sondern ließ das Thema vom Gesellschaftssaale fallen und führte die Anwesenden die Treppe hinauf. Wie vorhin schritt Miss Gwilt als die letzte von allen schweigend hinterdrein. Eine nach der anderen sahen sie die Dame an und wollten mit ihr sprechen, etwas ihnen völlig Unerklärliches aber, was sie auf ihrem Gesichte lasen, hemmte die wohlgemeinten Worte, die sich ihnen auf die Lippen drängen wollten. Der Eindruck überwog, dass der Chef des Sanatoriums ihnen zartfühlend die Wahrheit verborgen halte, dass seine erste Patientin wahnsinnig sei. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. November 2023.